Da kommen die Reiter. Keineswegs als Ritter angezogen, also nicht militant uniformiert, sondern zivil. Als ritten sie auf die Jagd. Man sieht sie noch nicht, doch hört ihre Pferde im Galopp, offenbar auf dem schmalen Uferweg. Bis auf zwei stehen alle Nonnen auf und ziehen ihre Kutten an. Kopper geht den Beschützern entgegen. Lassen wir die Namen weg. So viel Schönheit auf einen Schlag. Die braucht allerdings Begleitschutz. Übrigens, wir haben nicht gefordert, was Ratsherr Koppe uns in Aussicht stellte, dass ihr euch zum Gegengeschenk macht. Selbstverständlich, denn wir wissen ja, dass jeder von euch, meine Herren, riskiert Leben, Hof und Familie. Und wir sind uns einig, es ist nicht anständig, ein derartiges Geschenk anzunehmen, ohne eins zu machen. Wir hoffen, ihr findet, meine Herren, unser Geschenk so viel wert wie wir eures. Viel zu wenig gesagt. So bildschön jede von euch. Und wieso seid ihr euch so sicher, dass Dr. Luther uns überhaupt aufnimmt? Er als Einziger ist dem Luther persönlich schon über den Weg gelaufen. Doch so angesehen wie der und so schön wie ihr, bringt er euch im Handumdrehen an den Mann. Ich hab sogar beim Luther gewohnt. So gut versorgt, wie kein Mann das kann. Der hat also bestimmt eine Hausfrau. Wenn ihr gesehen hättet, wie überfüllt immer sein Kloster ist von Wallfahrern, sein Fürst hat ihm das aufgelassene Kloster persönlich geschenkt, dann würdet ihr gar nicht fragen, ob der Gast frei ist. Und sähe der Papst, wie viele zu Luther pilgern, der würde toben vor Neid. Ihr meint, Herr, der Papst weiß das? Boah, was weiß denn Rom nicht? Gibt er keinen Mann sonst in Deutschland so respektiert wie Luther? Nicht mal der Kaiser? Sowieso zu befürchten, dass Luthers Anbeter ihn bald zum Überkaiser ausrufen. Dagegen ist keiner gefeit. Wenn's nur seine Anbeter machten, fürchtet das besorgt Luther mit sich selbst. Vom Luther können wir in Wittenberg noch reden. Jetzt mal von euch und uns. Spracht ihr wirklich von einem Gegengeschenk? Natürlich, weil ihr uns gar nicht kennt, trotzdem eure ganze Existenz und Familie riskiert. Wie soll das werden? Nur 4 Männer, doch 9 Frauen? Kommt beide mit. Warten, auch pikant. Bin auch noch da, immerhin. Welche von euch hat Lust mit mir? Wenn ich dir gefalle, du mir sehr. Bin geehrt. Gerührt? Bist doch die Schönste. Werdet nicht vergessen. Schlange stehen sogar hier. Absurd. Das muss ja Männer zu Göttern machen. Sprich, zu Idioten, dass man sie derart braucht. Während man im Hintergrund Musik hört, die höchstes körperliches Behagen signalisiert, fällt der Vorhang. Bitte eine Gedenkminute anlässlich der Ungeheuerlichkeit, dass mehr als 1 Million Frauen als so verleumdete Hexen von der Kirche verbrannt wurden. Der Vatikan leugnet die Zahl dieser seiner Opfer seit einem Jahrhundert nicht mehr, lehnt es aber ab, bis heute ab, die zu bedauern und sich zu entschuldigen. Katharina von Bora lebt schon mit Luther, doch werden sie erst in 2 Jahren heiraten. Die Historiker des 19. Jahrhunderts, von denen die dicksten aller Bücher über das Paar stammen, waren seit 1820 idiotisch dressiert auf gute Sitten, was nie so drastisch zum Ausdruck kam, wie am Ende der Goethe-Jahre durch die lächerlichste Erfindung überhaupt der Zivilisation. 2 getrennte Holzgestelle als Ehebetten. Ewig gültig. Man kann sie nie genug zitieren. Nietzsches Einsicht von 1886. Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völker, Zeiten die Regel.